Was der Untergehende sagt, das ist wertlos. Was sind die Taten dessen, der ohne Hoffnung ist? Er gleicht keinem Menschen mehr, wozu wissen, wer wen zerfleischt, wenn beide dem Tod sicher sind. Wortlos ist das Gewäsch der Unglücklichen, schon ist abgeschlossen ihr Leben, und was sie noch zu sagen wünschen, das hat kein Interesse mehr. Untersuchung über die Frage, ob der Mensch dem Menschen hilft. Heute ist ein schöner Abend, Herr Schmidt. Was sagen Sie zu diesem Abend, Herr Schmidt? Ich finde ihn nicht schön. Oh, wollen Sie sich nicht setzen, Herr Schmidt? Hier ist ein Stuhl, Herr Schmidt. Warum antworten Sie uns jetzt nicht? Kannst du nicht sehen? Herr Schmidt wünscht, den Mond zu betrachten. Sag mir einmal, warum kriegst du Herrn Schmidt immer in den Arsch? Das belästigt Herrn Schmidt. Weil Herr Schmidt so stark ist. Darum kriege ich Herrn Schmidt in den Arsch. Oh, ich auch. Bitte Herrn Schmidt, sich zu uns zu setzen. Mir ist heute nicht gut. Da müssen Sie sich aufheitern, Herr Schmidt. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr aufheitern. Oh, was hab ich denn für eine Gesichtsfarbe? Rosig, Herr Schmidt. Immer rosig. Sehen Sie, und ich glaube, ich sehe weiß aus im Gesicht. Das ist aber merkwürdig. Sie sagen, Sie meinen, Sie sehen weiß aus im Gesicht? Wenn ich Sie nämlich jetzt so ansehe, da muss ich schon sagen, ich meine jetzt auch, Sie sehen weiß aus im Gesicht. Da würde ich mich aber setzen, Herr Schmidt, wo Sie doch so aussehen. Ich möchte mich heute nicht setzen. Nein, nein, nicht setzen, auf keinen Fall setzen, lieber stehen bleiben. Warum meinen Sie, soll ich stehen bleiben? Er kann sich heute nicht setzen, weil er sonst vielleicht nie wieder aufstehen kann. Ach Gott. Hören Sie, er merkt es schon selber. Da bleibt Herr Schmidt schon lieber stehen. Sagen Sie, ich glaube fast, mein linker Fuß tut mir etwas weh. Oh, sehr? Wie? Tut er Ihnen sehr weh? Ja, er tut mir schon sehr weh. Das kommt vom Stehen. Ja. Soll ich mich setzen? Nein, auf keinen Fall, das müssen wir vermeiden. Wenn Ihnen der linke Fuß wehtut, dann gibt es nur eines. Weg mit dem linken Fuß. Je rascher, umso besser. Ja, wenn Sie glauben. Natürlich. Einen Stock bitte. Nun können Sie besser stehen, Herr Schmidt. Ja, links. Den Fuß müsst ihr mir aber geben, ich möchte ihn nicht verlieren. Bitte, wenn Sie Misstrauen haben. Wir können ja auch gehen. Nein, nein, jetzt müsst ihr da bleiben, weil ich doch nicht mehr gehen kann, alleine. Hier ist der Fuß. Aha. Jetzt ist mir mein Stock heruntergefallen. Dafür haben Sie jetzt Ihren Fuß wieder. Jetzt kann ich wirklich nicht mehr stehen. Denn jetzt fängt natürlich auch das andere Bein an, weh zu tun. Ah, das lässt sich denken. Ich möchte Sie nicht mehr belästigen, als nötig ist. Aber ohne den Stock kann ich schwer auskommen. Bis wir den Stock aufheben, können wir Ihnen gerade so gut das andere Bein absägen, das Ihnen ja sehr weh tut. Ja, vielleicht wäre das dann besser. Oh, Jetzt kann ich nicht mehr aufstehen. Scheußlich. Und gerade das wollten wir unbedingt vermeiden, dass Sie sitzen. Was? Sie können nicht mehr aufstehen, Herr Schmidt. Sagen Sie mir das nicht, das tut mir weh. Was soll ich nicht mehr sagen? Dass Sie nicht mehr aufstehen können? Können Sie nicht Ihren Mund halten? Nein, Herr Schmidt, aber ich kann Ihnen Ihr linkes Ohr herausschrauben, dann hören Sie mich nicht mehr sagen, dass Sie nicht aufstehen können. Ja, vielleicht ist das besser. Oh, jetzt kann ich nur sehr schlecht hören. Oh, bitte um das Ohr. Und bitte um das fehlende Bein. Das ist keine Art, einen kranken Menschen zu behandeln. Liefern Sie sofort den verlust geratenen Gliedmaßen an mich, Ihren Eigentümer, zurück. Überhaupt, wenn Sie hier etwa mit mir Ihren Schabernack treiben wollen, so haben Sie sich gründlich... Oh, was ist denn nur mit meinem Arm? Das wird eben sein, weil Sie das viele nutzlose Zeug schleppen. Sicher. Könntet... Ihr es mir nicht abnehmen? Aber wir könnten Ihnen ja den ganzen Arm abnehmen, das ist dann doch besser. Ja, bitte, wenn ihr meint. Natürlich. Danke, ihr macht euch viel zu viel Mühe mit mir. So, Herr Schmidt, da haben Sie alles, was Ihnen gehört. Das kann Ihnen keiner mehr rauben. Komisch. Ich habe so unangenehme Gedanken im Kopf. Ich bitte Sie, mir etwas Angenehmes zu sagen. Gerne, Herr Schmidt. Wollen Sie eine Geschichte hören? Und zwei Herren? Kommen aus einem Gasthaus. Da sie in einen furchtbaren Streit geraten, bewerfen sie sich mit Pferdeäpfeln. Der eine trifft den anderen mit einem Pferdeapfel in den Mund. Da sagt der andere, so, den lasse ich jetzt drinnen, bis die Polizei kommt. Oh, das ist keine schöne Geschichte. Können Sie mir nicht etwas Schönes erzählen? Ich habe, wie gesagt, unangenehme Gedanken im Kopf. Oh nein, leider, Herr Schmidt. Außer dieser Geschichte wüsste ich nichts mehr zu erzählen. Aber wir können Ihnen ja den Kopf absägen, wenn Sie so dumme Gedanken darin haben. Ja, bitte, vielleicht hilft das. Wie ist Ihnen jetzt, Herr Schmidt? Ist Ihnen leichter? Ja, viel leichter. Jetzt ist mir viel leichter. Nur es friert mich sehr am Kopf. Setzen Sie doch Ihren Hut auf. Hut aufsetzen! Ich kann doch nicht runterlangen. Wollen Sie den Stock haben? Ja, bitte. Jetzt ist mir der Stock heruntergefallen. Da kann ich den Hut nicht erreichen. Es friert mich sehr stark. Wenn wir Ihnen den Kopf überhaupt herausschraubten? Ja, ich weiß nicht. Doch, doch. Nein, wirklich. Ich weiß schon gar nichts mehr. Eben deshalb. Halt! Leg mir doch einer die Hand auf die Stirn. Wo? Fass mich doch einer an der Hand. Wo? Ist Ihnen jetzt leichter, Herr Schmidt? Nein, ich liege nämlich mit meinem Rücken auf einem Stein. Ja, Herr Schmidt, alles können Sie nicht haben. Der Mensch hilft den Menschen nicht! Sollen wir den Stock zerbrechen? Ja! Sollen wir den Hut anzünden? Ja! Jawohl! Und es weiß seit langer Zeit niemand mehr, was ein Mensch ist.